Hallo, Daniel von der Firma Holztechnik. Ein neuer Podcast. Und ich dachte, das heutige Thema lautet die Jugend im Handwerk. Ja, es ist leider so, dass die Firmen ja keine Auszubildenden mehr kriegen oder sehr wenige noch ins Handwerk wollen. Ich finde es eigentlich schade. Ich weiß nicht, warum es so ist. Aber ich denke mal, als Handwerker ist man eigentlich immer gut vertreten oder man wird gut angesehen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habt ihr einen Tipp. Aber ich bin der Meinung, dass die Leute, also die Jugend, gar nicht mehr weiß, was sie überhaupt machen will. Das heißt gar nicht, ob jetzt hier, es gibt ja die Kampagne Master statt Meister. Die gibt es ja. Aber ich bin der Meinung, dass die Jugend schon gar nicht irgendwie nach ihrer Schule weiß, was sie überhaupt machen sollen. Und das ist das Problem. Ich kenne viele, also ich bin ja in einem Alter, da kennt man noch ein paar jüngere Leute oder die Gleichaltrigen, was die heutzutage machen, da kann ich euch Geschichten erzählen, da schüttelt ihr nur mit dem Kopf. Der eine, der ist zum Beispiel der eine Bruder von meiner Freundin, der wollte unbedingt Dachdecker werden. Jeder, also es ging darum, er musste sich einen Praktikumsplatz suchen und er war handwerklich sehr begabt, also ist er immer noch, das weiß ich, weil ich habe schon viel mit ihm zusammengearbeitet oder im Garten geguckt, was man so machen kann und man hat gemerkt, ja, der Junge, aus dem wird was. Zudem habe ich mich dann hingesetzt und habe im Raum Wunsdorf geschaut, was kann der Junge im Handwerk machen, was würde zu ihm passen und habe ihm ein paar Adressen aufgeschrieben, wo er sich melden könnte und nachfragen kann. Erstmal war der Maurer im Gespräch, weil der Junge irgendwie Lust darauf hatte. Ich habe mich natürlich auch mit ihm hingesetzt, habe auf der Jobbörse, also vom Arbeitsamt gibt es ja die Seite, da kann man drauf schauen, da gibt es dann kurze Erklärvideos, was überhaupt in dem Beruf alles gemacht wird. So. Also habe ich mich hingesetzt, habe viele Firmen rausgesucht. Ich denke mal, da war eine ganze DIN A4-Seite voll. Maurer, Gartenlandschaftsbauer, Dachdecker, Zimmerer, Tischler. Die ganze Breite von Handwerksberufen, Gartenlandschaftsbauer. Eines Tages, also es war gar nicht viel Zeit vergangen, komme ich zu ihm hin. Und frage, hast du schon was erreicht? Ich sag, zeig mal die Liste. Und da waren tausende von Firmen durchgestrichen. Ich gucke den Jungen an, ich sage, was ist denn hier los? Was ist denn passiert hier? Warum Maurer, wieso wurde das durchgestrichen? Du hast doch gar keine Erfahrung. Hast du das selber gemacht? Sagt er, nee, das war meine Mutter. Da fängst du doch schon an. Die Mutter will also für ihren Sohn entscheiden, was der beste Job für ihn ist. Nach langer Diskussion habe ich ihn mir geschnappt, habe ihn zu mir nach Hause gebracht, habe gesagt, du möchtest doch Dachdecker werden, dann ruf jetzt bei der Dachdeckerei hier im Ort an und frag nach. So, Bub, hat da angerufen, komm sofort, machen wir einen Termin zum Vorstellungsgespräch. Das hat der Mutter natürlich auch nicht gepasst, weil anscheinend möchte sie lieber, dass er irgendwo an der Kasse sitzt, da bei Netto und hier die Ware über den Scanner zieht. Ich bringe den Jungen dahin, sag hier, hör zu, mach das Beste raus und schau, was passiert. Nach 20 Minuten etwa kommt er raus, steigt ins Auto ein, sagt, boah, guck mal, Daniel, ich habe jetzt hier meine Praktikumsunterschrift, ich kann jetzt hier ein Praktikum machen, das ist mir jetzt egal, was meine Mutter sagt. Schön, hat mich gefreut. Der Junge startet, ich kaufe ihm natürlich eine schöne Hose, eine Zunfthose aus Kord, damit der Junge da auch ordentlich aussieht. Was hat er gemacht? Er hat ein super Praktikum hingelegt, hat Geld dafür kassiert, weil seine Leistung wohl gut war, hat im Sommer da gearbeitet, alles unter trockenen Tüchern fast. Nur dann kam der Haken. Der Junge war nicht sehr gut in der Schule. Und der Chef hat natürlich gesagt, ich möchte auf dem Zeugnis Noten sehen, die nicht schlechter als 3 sind. Da hat er den Kopf in den Sand gesetzt, hat gesagt, ich schaffe das eh nicht. Und bupp, da passierte wieder nichts. Jetzt habe ich mir gesagt, ach, lass es sein. Es hilft nichts. Ich weiß nicht, ob er die Lehre angefangen hat. Also ich habe ihm so gesehen die Flanke gegeben. Er hätte nur noch mit dem Kopf das Tor machen müssen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, die Mutter hat dazwischen gegrätscht. Ja. Der nächste Fall, der andere Bruder. Dieselbe Mutter. Die Mutter sagt zu ihm, mach dasselbe wie deine Schwester. Also meine Schwester, die Schwester ist meine Freundin, sie ist jetzt seit 5 Jahren oder ist sie schon Erzieher, mit Ausbildung zusammengerechnet. Der Junge soll also Erzieher werden. Hat dann die Ausbildung gemacht als Sozialassistent. Danach hat er gejobbt, weil er irgendwie nicht die Erzieherausbildung geschafft hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also die Erzieherausbildung kommt ja dann danach. Die läuft dann auch nochmal irgendwie 2 Jahre. So, also muss er die auch wieder machen. Wird natürlich auch nicht bezahlt, die ganze Sache. Er muss die Ausbildung selber zahlen. Das ist irgendwie bei den Erziehern so. Keine Ahnung, die bezahlen halt für ihren Schulplatz, den sie da haben. Da denke ich mir auch, hast du selber keine Idee oder bist du nicht kreativ, irgendwas zu leisten und dir mal irgendwie eine Platte zu machen, was du überhaupt machen kannst? Der nächste Bruder hat Abitur, ist in Wunstorf auf dem Gymnasium bis zur 12. Klasse und macht sein Abitur. Was wollte er? Er wollte studieren. Ja. Aber es ist wohl so schwer, bei einer Uni da so eine Anmeldung auszufüllen, dass er jetzt erstmal sich mit seiner besten Freundin trifft und mit dem Fahrrad durch Wunstorf donnert. Und jetzt möchte er erstmal ein freies soziales Jahr machen als Ergotherapeut. Der ist ja alles schön und gut, aber ich finde immer, die Zeit geht flöten. Das ist alles verschenkte Zeit. Die Leute haben in der Jugend einfach keinen Plan, was sie werden wollen. Und das ist irgendwie schade. Also ich wusste, ich bin kein guter Schüler damals. Ich beende meine Schule. Und danach kann ich zusehen, was ich mache. Und da ich eh irgendwie, ja, ich habe halt reingeschnuppert in viele handwerkliche Berufe. Und ich wusste auch, okay, ich werde Handwerker. Und dann hat das halt alles so angefangen. Man ist mal zum Tischler gegangen, hat geguckt, ach ja, wie schön ist das beim Tischler in der Halle da ein bisschen rumzuwerkeln. Dann war ich beim Dachdecker. Aber ich wollte immer was mit Holz machen, also musste ich Zimmerer werden. Ja, ich wurde Zimmerer, habe es bis heute nicht bereut. Und wenn ich ein paar Leute frage, oder die mich fragen, was machst du beruflich? Ich sage, ja, ich bin Zimmermann. Was ist das denn? Die Leute wissen gar nicht, was. Du baust Zimmer. Sagen sie dann, du baust ein Zimmer. Ah, ich sage, ja, natürlich, ich baue ein Zimmer. Von der Wand bis zur Tapete mache ich alles, kein Problem. Also, sagt man mal so, die Leute wissen gar nicht, was ein Traditionshandwerk überhaupt ist. Und ich sag mal ganz ehrlich, als Zimmerer in der Ausbildung habe ich nicht schlecht verdient. Ich habe im 2. Lehrjahr angefangen, habe das 1. Lehrjahr auf der Berufsfachschule gemacht und habe im 2. Lehrjahr meine 860 Euro gehabt. Im 3. hatte ich dann schon hier meine 1040. Gesellenjahre, die ich gemacht habe, da habe ich auch nicht schlecht verdient. Also das Bauhauptgewerbe, das zahlt echt gut. Ein Maurer wäre dann genauso die Preisklasse. Dann habe ich einen Cousin. Der Vater ist Klempner. Der ist also Spitzenklempner, will man mal so sagen. Da will der Junge auch Klempner werden, das ist ja schön. Aber wer sich mehr Zeit im Badezimmer verbringt und sagt, ja, ich frisiere mir lieber die Frisur und gehe lieber in eine Disco, na dann passiert natürlich sowas, dass man natürlich ein halbes Jahr verlängert und schlecht nur seine Prüfung besteht. Aber er hat ja gesagt, er möchte unbedingt Klempner werden. Also, dann hätte ich mal für diese Zeit, wo ich da meine Ausbildung mache als Klempner und ich wohne noch bei meiner Mutter, also, da kann man doch was machen. Da muss man doch eigentlich nur mal ein bisschen seinen Arsch auf den Stuhl setzen und da mal ein bisschen Berichtsheft schreiben. Ich bin in Firmen gewesen, da habe ich angefangen, da denke ich, ja, okay, drei Lehrlinge. Der erste hat ein Schulterproblem, der kommt nicht. Der hat dann irgendwann mal Gesellenprüfung, aber der weiß jetzt schon, der verlängert. Der andere fängt an, Dachdecker zu werden, weil sein bester Kumpel auch Dachdecker wird und die beiden dann sich in der Schule zusammensetzen wollen und Briefe schreiben. Und ein Berichtsheft, oh, was ist das denn? Also ich habe hier mein Berichtsheft, ich habe mal einen Monat oder so, habe ich mal vergessen. Das sind schon ein paar Seiten. Und da saß ich hier tagelang und habe die Scheiße geschrieben. Entschuldigung, aber es ist so. Und es hat mich einfach nur genervt. Und die machen mal ein halbes Jahr, lassen sie mal ihr komisches Berichtsheft in der Ecke liegen und dann wird schon, irgendwie kriegen wir das schon hin. Das ist irgendwie für mich, ich weiß nicht, also die Leute, also die Jugend, weiß einfach nicht, was sie werden möchte. Und das finde ich schade. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ich hatte noch den Unterricht hier Werken und da haben wir Sachen gebaut aus Holz oder mal hier vom Motor so irgendwie so ein Zylindermodell da. Aber das hatte ich alles. Und dann natürlich die Berufsschule. Die hatten natürlich auch. Und es ist klar, dass nicht jeder ein Handwerker werden möchte oder sonst was, aber wenn man schon weiß, okay, ich baue gerne oder ich mache was mit meinen Händen und möchte gerne die Leute glücklich machen, Mensch, dann trage ich mich da ein und mach erstmal dieses Jahr. Und in diesem Jahr wird dir doch eigentlich, werden dir so viele Türen geöffnet. Du kannst da Abteilung Maurer, dann gibt es da noch die Abteilung Pflasterer und alles. Du lernst dann, wie du ein Dach eindeckst. Du lernst Zimmerarbeiten. Was ich alles in diesem Jahr gemacht habe, das ist unfassbar. Also, man fängt schon an, in dem ersten Lehrjahr, was dann in der Schule ist. Beim Dachdecker sind es natürlich drei, aber beim Zimmerer waren es zwei. Es gibt auch eine Ausbildung, da kannst du 3 Jahre anfangen, aber das Problem ist einfach, dass die Lehrlinge in der Ausbildung hier, wie heißt es, zur überbetrieblichen Ausbildung müssen. Das heißt also, sie fahren auf Lehrgänge und wären dann im Betrieb irgendwie nur ein paar Wochen im ersten Lehrjahr und deswegen fangen die im zweiten an, weil sie dann öfter in der Firma sind. So. Aber in diesem ersten Lehrjahr, wo du in der Schule bist, du kriegst zwar kein Geld, aber du bist in der Schule, du hast immer Ferien, du hast schön dies, du machst das, du deckst ein Dach ein, du weißt genau hier, wie das so läuft. Du hast schon Vorerfahrung und das macht doch Spaß, mit 20 anderen Kindern oder wenigern da ein Dach einzudecken. Also ich finde das klasse. Du kannst auch einen Koch, da lernst du auch, wie du da dein Brötchen da backst oder weiß der Geier, was ein Süppchen kochst. Aber du weißt auf jeden Fall, du möchtest in die Richtung Ernährung gehen. Damals in der Ausbildung, wo es dann anfing, haben sie die Ausbildung gemacht. Es gab ein paar Kandidaten, die wollten dann Ernährungsberater werden nach ihrer Ausbildung. Da denke ich mir, aber warum hast du dann überhaupt Zimmerer gelernt? Wieso bist du nicht gleich in dein komisches Ernährungsding da gegangen? Weiß auch keiner. Was der jetzt macht, ich weiß es nicht. Ja, wir waren ganz ehrlich gesagt in der Klasse 5. 5 Lehrlinge. Und die nächsten, die kamen, das waren nur noch 3. Das ist sehr traurig. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt sind, aber zu diesem Zeitpunkt 5 Lehrlinge im Kreis Schaumburg, müssen wir mal so sagen. Ich war in Schaumburg auf der Berufsschule damals. Und ich kann die auch echt nur empfehlen. Ja, das sind so Sachen, mit denen beschäftige ich mich auch. Was mit der Zukunft ist. Ich weiß, die Fachkräfte, die sind alle, es ist Fachkräftemangel überall. Aber jetzt sagen wir mal ehrlich, die guten Dachdecker oder die guten Zimmerer oder generell die guten Handwerker, die sind doch alle irgendwo in der Firma und die werden auch nicht irgendwie gehen. Die bleiben da. Die Firmen sorgen dafür. Die wissen ganz genau, was sie für Männer haben. Ja, das ist einfach so. Und es gibt halt, ja, Leute in Firmen, wo ich dann auch angefangen habe zu arbeiten, da fangen sie an, irgendwelche Helfer einzustellen, die Tischler sind, ja, aber die haben ja nichts mit der Materie Dachstuhl zu tun. Oder einen Ukrainer einstellen. Ja, neben dem Ukrainer brauche ich dann auch noch einen Dolmetscher. Weil ich kann ja mit dem nicht mich unterhalten. Das sind so Sachen. Aber die Jugend weiß einfach nicht, was sie tut. Was mache ich nach der Schule? Ja, jeder möchte gern Bachelor werden oder Master werden oder Professor, Doktor. Weiß der Geier. Ja, dann sollen sie es doch machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Baustellen gucke und sehe, was da für Architekten rumlaufen, die gerade von der Schulbank kommen, ja, da weiß ich auch nicht, was die da planen oder wie das da läuft. Da schüttle ich manchmal den Kopf und sage, alter Schwede. Einen guten Bauingenieur, den hatten wir in der Ausbildungszeit auf dem Kirchturm. Der war aber auch Handwerker. Der wusste, wovon er quatscht. Und der hat dann auch mitgeholfen oder hat da auch mal gezeigt oder wie er das gern hätte, so. Dann hat er dir das gezeigt. Und das war, finde ich, für mich, dem kann man ja respektieren. Der war ja auch alt. Der kam noch von der alten Schule. Aber trotzdem. Wieso macht man erstmal keine Ausbildung? Früher hieß es ja immer, mach doch erstmal eine Ausbildung, egal was. Das ist auch falsch. Du hast irgendwie Interessen. Das weiß ich. Und dann mach doch erstmal verdammt nochmal eine Ausbildung, verdien doch erstmal Geld. Weiterbilden kannst du dich immer noch. Du kannst nach einer Ausbildung immer noch sagen, ich werde jetzt studieren. Oder ich werde jetzt hier Meister, Techniker, Vorarbeiter. Das gibt doch so viele Sachen, die du machen kannst. Aber erstmal müsste man doch einen Grundstein setzen im Leben und nicht die ganze Zeit gammeln und nicht wissen, was man macht. Die Leute denken, okay, ich habe jetzt das Zeugnis, Abitur, super, klasse, ich kann mir jetzt erstmal einen Larry machen. Ja, das Zeugnis bleibt natürlich, aber dann die Zeit, wo du gammelst, erklär die mal deinem nächsten Arbeitgeber, warum du da nichts gemacht hast. Du kannst ja wohl nicht zu ihm sagen, ja, ich brauchte erstmal von der ganzen Schule erstmal Urlaub. Ich dachte, ja, da mache ich erstmal nichts und treffe mich da einfach mal mit meiner besten Freundin und fahre durch Wunstorf, weil ich die frische Luft brauche. Das ist für mich Quatsch. Ja, das ist ein heikles Thema, also die Jugend, ich weiß nicht, ich kann euch nur ans Herz legen. Wenn es wirklich die Möglichkeit gibt und ihr habt Bock darauf, ey, ihr lernt einen Beruf, ihr habt Arbeitskollegen, mit denen ihr was macht. Natürlich gibt es Nachteile, ihr müsst samstags vielleicht mal arbeiten, ihr habt Regen, ihr habt Winter, aber das geht doch alles auch mal vorbei. Und ihr seid ständig mit euren Arbeitskollegen und die Arbeitskollegen, die werden wie Kumpels. Mein Arbeitskollege, ich weiß gar nicht, mit dem habe ich mich abends getroffen, ein Bier getrunken. Der war ja kurz vor der Rente, der hat mir Sachen gezeigt, da bin ich heute noch dankbar für. Und das Feeling mit ihm war einfach cool. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Man hört NDR1, seine alte Musik, und er feiert dann ab, wenn der ABBA kommt und so. Man ist ja so gesehen eine Einheit als Firma. Natürlich gibt es auch komische Mitarbeiter, aber ich denke mal immer, es gibt den Trupp, der sich am besten versteht. Und ich möchte jetzt klar und deutlich sagen, wenn ihr Interesse am Handwerk habt, Jungs und Mädels, schaut euch um, macht Praktikum, schaut, dass ihr irgendwie Erfahrungen sammeln könnt in Firmen. Lasst euch nicht abziehen, aber ihr müsst wissen, was ihr wollt. Sammelt Erfahrung und kümmert euch irgendwie darum, dass ihr was Gescheites macht, weil ansonsten, ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das ist, ja, was hier passiert, das ist traurig. Der Bau boomt, aber man findet nichts. Man findet keine Mitarbeiter. Und das ist auch ein großes Thema, Mitarbeitergewinnung. Aber da ist Jörg Mosler ein Experte für. Da bin ich jetzt nicht so auf dem Stand der Dinge, aber der, wenn ihr da mal beim Facebook-Profil oder in der Gruppe Mitarbeitergewinnung, da könnt ihr euch eintragen und dann schaut er mal, der macht immer sehr gute Beiträge. Ja, ich hoffe, ich konnte ein paar Leuten vielleicht mal, ja, vielleicht konnte ich euch mal ein bisschen wachrütteln, weil es passiert nichts irgendwie. Es werden immer weniger und es ist traurig. Und ein Roboter kann ehrlich gesagt kein Dach eindecken. Vielleicht eine Dachrinne säubern, aber es muss immer einer dabei sein, der irgendwie das Kommando gibt oder sonst was. Wir sind hier nicht bei VW oder sonst wo. Wir machen alles noch eigentlich selber mit den Händen. Und das ist das, was du dir merken solltest. Möchtest du Handwerker werden? Schau dich um. Bemühe dich um einen Praktikumsplatz oder Ferienjob. Opfere mal deine Zeit. Und ich denke und ich weiß es, du wirst hundertprozentig deine Berufung finden und wirst nicht ein Jahr lang mit dem Fahrrad durch Wunstorf fahren und die Luft genießen. Ich hoffe, an allen Eltern appelliere ich auch nochmal, bitte probiert nicht, das Leben eurer Kinder zu kontrollieren und streicht da irgendwelche Firmen durch, weil es ein Maurerbetrieb ist. Lasst die Kinder machen, was sie wollen. Und wünscht denen einfach nur das Beste. Ich verabschiede mich. Ich habe schon wieder 20 Minuten gequatscht. Das war nochmal ein kleiner Podcast von mir. Ich bin Daniel von der Firma Holztechnik Mace und ich freue mich natürlich auf Kommentare, Likes, eure Meinung natürlich zu diesem Thema. Was sagt ihr dazu? Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen sonnigen Tag. Wir hören uns bestimmt wieder. Macht's gut. Ciao.